ist der einzige Fachpodcast für Heimatrecht, Bahn und Moral. Hier ist der Anycast mit der Jubiläumsausgabe, Folge Nummer 129. Zähneleckerbissen, Hartkäse mit Dennis Morhardt und Renke Buhn. Hallo. Guten Tag. Ich frage mich eigentlich, ob die Leute raffen, wer wir eigentlich sind. Also weil ich jetzt deinen Namen sagen und du meinen sagst, oder also trollen wir die Leute, also es gibt, und wir tauschen die Namen. Ich würde sagen, es gibt zwei Möglichkeiten. Entweder haben die es halt bis jetzt noch nicht rausgefunden, dann ist auch egal. Ja. Oder sie interessieren sich nicht dafür, dann ist auch egal. Oder sie wissen halt, wer wir sind, dann ist auch egal. Okay. Also eigentlich spielt es überhaupt keine Rolle. Wer sagt überhaupt, dass das unsere echten Namen sind? Ich möchte betonen, falls ich irgendwas Strafbares getan habe in dieser Sendung, mein Name ist Renke Bruhn, ich wohne in der... Dennis, du musst sofort das Getränk der Woche machen, fällt mir ein, sonst wird's kalt. Hab ich falsch eingetaktet. Das Anycast-Getränk der Woche. Ah, Filterkaffee. Das Anycast-Getränk der Woche. Dennis, du klingst wieder so gut. Was passiert? Ja, und zwar ist die Odyssee, die ich ja berichtet hatte in der letzten Folge, Anycast berichtet, dass mein Paket ja in Rüdersdorf hängen geblieben ist. Es hat nochmal so eine Schleife gedreht. Es gab nochmal so eine Meldung. Hängen geblieben. Seid mir nicht böse. Ja. Und Kennst du nicht, ne? Hast du nicht verstanden die Referenz? Nee, hab ich nicht. Kennst du nicht Kernasitoni oder Vollasitoni? Nein. Ist das so Internetzeug aus den frühen 2000ern wieder? Ja, genau das. Ja, dachte ich mir schon. Ist mir nicht bekannt. Werde ich gleich nachholen. Als Hausaufgabe. Nee, das machen wir jetzt. Ne, stopp. Ja? Nein. Das machen wir jetzt. Warte mal kurz. Ich habe hier ein Gerät. Ich stecke mir mal so ein Dings ins Ohr. Kann ich das, genau, und dann werden wir das einfach... Ich suche das mal bei YouTube und dann gucken wir das gleichzeitig und dann können wir so ein Watch-Along machen. Okay. Auch mit der Hörerschaft zusammen, ja? Ja. Versuch das mal zu finden. Kernasitoni. Gibt's da überhaupt das Originalvideo? Ja, das sieht ziemlich so aus. Ich habe gerade mal reingeguckt, das ist ja, ich fürchte nicht, wir machen keinen Watch-Along, das war eine richtig schlechte Idee. Wir verlinken das aber gerne, Dennis, und du holst gerne dieses Stück deutscher Kulturgeschichte nach. Also das... Sag mal, es ist sehr explizit. Okay. Ja, genau. Und der junge Herr kommt aus Frankfurt. Und so klingt er auch. So. Oh Gott, ich sehe das schon. Ich erinnere mich dunkel. Um Gottes Willen. Die Couch. Die Couch hat's verraten. Oh. Ja, das Headset, was mir da fehlte und das in Rüdersdorf hängen geblieben ist und das irgendwie 700 Mal die Meldung, das Paket ist jetzt endlich in Rüdersdorf angekommen, nach ein paar Beschwerden auch tatsächlich, die Biodynamic, die Sender, haben tatsächlich auch nochmal beim Geschäftskundenservice DHL nachgefragt, sie haben mir die E-Mail weitergeleitet, kam das Paket tatsächlich am Mittwoch an. Und das war jetzt quasi, ich guck mal kurz unterwegs, also die Sendung. Also Mittwoch nach Veröffentlichung der Sendung, meinst du? Genau. Und zwar Donnerstag, 3.3. wurde das Paket losgesendet und abgeholt habe ich es aus Bayern. Aus Bruchsal. Oder wo sitzen die? Bruchsal? Genau. Ich glaube, das ist Bayern. Da gibt es eine JVA, das weiß ich. Das ist in Baden-Württemberg. Baden-Württemberg, komm. So. Und quasi 18.40 Uhr, am 3.3. so, abgeholt habe ich es. Also angekommen ist es zu mir. Am 16.3. um 9.21 Uhr. Das ist ja, als hättest du einen Brief mit der PIN-AG verschickt. Ist das grausam. Jedes Mal ist wirklich die Meldung. Die Sendung ist in der Region des Empfängers angekommen und wird im nächsten Schritt zur Zustellbasis transportiert, Rüdersdorf. Diese Meldung hatte ich achtmal. Meine Theorie, warum es so lange gedauert hat, ist, und zwar auf dem Karton selber, war der Leitcode am Ende mit Edding durchgestrichen. Ich glaube, das Ding wurde einfach falsch kodiert und ist immer wieder auf falsche Reise gegangen. Und der Mensch, der dieses Paket dann in der Hand hatte, meinte so, damit kann ich gerade nichts anfangen. Ich bin dafür nicht zuständig. Ich schicke das mal zurück. Und so ist es wieder rüber. Ach so, okay. Und dann haben die gescannt und gesagt, das ist doch klar, das muss in den Wagen. Ja. Und dann scheinbar ist das Paket weil dann gab es eine Lücke. Und zwar quasi Donnerstag, der 10. war das die letzte Meldung. Und am Freitag um 20 Uhr heißt es, die Sendung wird durch den Weitertransport vorbereitet. Und dann lag sie 4 Tage rum, ist nichts passiert. Ich vermute mal, die wurde auf einen besonderen Haufen gepackt und dann wurde sie Dienstag abgearbeitet. Und dann hat es funktioniert. Dienstag wurde sie nochmal bearbeitet und Mittwoch in den Wagen gepackt und war in der Packstation. Aber jetzt klinge ich deshalb wieder gut. So, ich habe einen neuen Mikrofonarm im Headset. So. Mikrofon, Mikroarm. Ja. Und bin. Oh Gott, das erinnert mich ein bisschen an das Video, das ich dir letztes Mal in der letzten Sendung geschickt habe. Von dem du nicht sagen durftest, was darauf ist, aber. Ich erinnere mich schon wieder nicht. Okay. Ja. Das mit den Zahnstochern. Ja. Genau. So lustig war es auch gar nicht. So. Das ist schön. Ja. Ich habe mir gestern Kaffee bestellt und wie du hörst. Hast du heute schon in meinem Mund. So schnell geht's auch. Aber Filterkaffee, hast du dann auch so eine schöne hier Krups-Filtermaschine mit so aus den 80er Jahren? Ja, genau die. Die ist genau die. Schön den Kaffee verbrüht und einfach dann noch ja, so 90 Minuten auf dieser Wärmeplatte rumsteht. Ich zerkleinere meinen Kaffee auch mit einem Hammer. Einzeln. Das dauert immer sehr lange, ist aber schmackhaft. Ich frage mich, ob man echt so eine Gegenbewegung zu diesem ganzen Kaffee-Nerdtum machen soll und quasi Kaffee so schlecht wie möglich zubereiten. Oder muss man dafür einfach in ein x-beliebiges Restaurant einfach nur gehen? Ich glaube, du musst einfach nur, ohne dich zu schämen, ja, Instant-Kaffee kaufen. Ach so. Hast du das nicht letztens getan? Ja, das ist, ja, klar. Ach so. Das passiert hier durchaus. Aber das ist halt, es gibt, wie ich finde, ohne jetzt zu sehr über Kaffee reden zu wollen, aber es gibt unterschiedliche Anwendungsfelder für Kaffee. Und es gibt auch unterschiedliche Sachen, auf die du da haben möchtest. Also es gibt übrigens auch halbwegs guten Instant-Kaffee. Und es gibt auch was sehr Interessantes, was jetzt immer mehr so in Mode kommt, ist, ist kein Witz, ne? Guten Kaffee irgendwo brauen zu lassen, dann wird der tiefgefroren und dann kriegst du den quasi in Eiswürfel nach Hause geschickt. Das ist kein Scherz. Kein Scherz, gibt es. Und den taucht man sich dann was in Milch auf und hat man da so Milchkaffee? Nee, oder? Den taust du dir dann auf, den komplett. Machst du dann warm und dann hast du Kaffee, ja. Aber die allein die Energieverschwendung. Ja, das ist doch egal. Du musst Energie investieren, um den Kaffee einzufrieren. Dann fährst du ineffizient Wasser durch die Gegend gefrorenes mit Geschmack, um dann es dann quasi abzutauen. Die Energie geht einfach in den Raum weg, die ist halt weg, also die ist halt nutzlos. Ja. Und schmeckt der Kaffee dann trotzdem gut? Hatte ich noch nie, kann ich nicht beurteilen, weiß ich nicht. Aber ich weiß, dass es das gibt. Also Instant-Kaffee zum Beispiel, ich habe sowas als Notration immer im Büro. Oh, Spoiler. Man geht wieder ins Büro. Aber hoffentlich in diesen schmalen Alu-Schläuchen, diesen kleinen Schläuchen, die so im Hotel immer sind. Nee, nein. Wir sind hier nicht in Rotterdam, Dennis. Das habe ich abgefüllt hier von zu Hause in kleine Gläschen von Karls Erdbeerhof. Ah. Von dieser Marmelade, aber die kleinen, wo die nicht die Marmelade drin ist, sondern diese Bonbons. Ah, okay. Notfallration Instant-Kaffee. Man kann das halt, also Instant-Kaffee kann man auch super zum Backen benutzen, denn was du beim Backen ja haben willst, ist ja so eine Art Kaffee-Aroma. Du willst ja nicht irgendwie so ein Kaffee, der ein tolles Aroma in der Tasse entwickelt oder was, sondern du möchtest irgendwie Kaffee-Geschmack in Anführungsstrichen. Und es wird ja beim Backen oder auch beim Eis machen zum Beispiel sowieso viel Zucker drauf getan und beim Eis Zucker und Milch. Und im Prinzip sind alle, also kannst du jeden Kaffee mehr oder weniger mit viel Zucker und Milch ja irgendwie genießbar machen. Das stimmt, okay. So, das heißt, du kannst ein bisschen natürlich beeinflussen, wie es dann genau schmeckt, aber ich würde mal behaupten, den Unterschied zwischen so, was weiß ich, so einer Packung Nescafé im Glas, keine Ahnung, wie teuer das ist, sagen wir mal so 8 Euro oder so ein großes Glas, und einem teuren Instant-Kaffee, wo die gleiche Menge, weiß nicht, wie 40 Euro kosten würde oder so. Ich glaube, das schmeckst du im Eis zum Beispiel später nicht so doll raus. Ich glaube, das lohnt sich nicht. Also ich muss jetzt, wenn wir jetzt gar nicht schon mal gestehen sind, ich habe tatsächlich, als ich hier, ich hatte Instant-Kaffee rumliegen hier, und zwar nicht, weil ich selber trinke, sondern weil ich aus Polen bin und in Polen trinkt man halt Instant-Kaffee. Ich kann es nicht aussprechen gerade, ich habe die Zunge im verknotet. Raspulschalna, egal. Ich habe es tatsächlich mal für Chili benutzt. War jetzt nicht die beste Idee, also ich glaube, ein Gebrüder Espresso hätte noch einen Tick besser geschmeckt, aber es hat den Zweck erfüllt. Aber da musst du halt auch, guck mal, da musst du wieder Sachen zu Hause haben. Genau. Da musst du halt wieder irgendwie, Espresso ist ja eh so ein heikles Thema, um Espresso herzustellen, brauchst du ja ganz bestimmte Voraussetzungen und so weiter, dann brauchst du eigentlich so eine Siebträgermaschine, die ordentlich Druck erzeugen kann und so ein Quatsch. Du kannst irgendwie so einen Mokka kochen in diesen kleinen Pötten oder so, da musst du aber auch wieder aufpassen, dass der nicht irgendwie zu krass bitter wird und so. Also, lange Rede, kurzer Sinn. Wenn du dann eigentlich gar kein Kaffeetrinker bist, dann ist da auch scheißegal. So, dann brauchst du davon halt ab und zu was und dann ist, also es gibt Anwendungsfälle für alles. Jetzt haben wir doch über Kaffee geredet. Aber ich finde das schön, dass wir nochmal den Instant-Kaffee hier verteidigt haben. Finde ich gut. Ja, absolut, absolut. Ich finde auch, ich möchte auch, vielleicht sollten wir uns mal, das wäre eigentlich mal eine geile Idee für ein Anycast-Hörerinnen-Treffen. Ich möchte eigentlich, dazu brauchen wir aber schon ein paar Leute. Dann können sich nicht hier nur 5 Leute noch irgendwie zum Bierchen mit uns treffen, sondern dann brauchen wir schon so 15, 20 Leute insgesamt, würde ich sagen. Und dann treffen wir uns zum demonstrativen Instant-Kaffee zubereiten for the barn in Mitte. Und dann trinken wir das. Als Demonstration. Finde ich gut. Gegen diese Yuppie-Scheiße. Das Schlimme ist natürlich, dass wenn wir dann anfangen zu skandieren und wenn wir uns bestimmt irgendwie so kecke Sprüche ausdenken, die versteht ja keiner, weil drin spricht ja keiner Deutsch. Ja. Ah. So, wo waren wir eigentlich? Wo wollten wir hin? Weiß ich nicht. Du hattest einen Plan dir überlegt und ich habe ihn sofort wieder vergessen, weil ich es mir nicht aufgemacht habe. Ja, nee, du hast gesagt, wir haben Geschenke bekommen. Genau, wir haben Geschenke bekommen. Und zwar hatte ich plötzlich Amazon-Pakete in der Packstation und ich bin ja seit fast 2 Jahren frei von Amazon. Abstinent. Stimmt gar nicht. Ich hatte ein Prime-Probeabo irgendwie letztens. Du bist rückfällig geworden. Für LOL. Für Last Laughing LOL Laughing hier mit Dingsy. Ja. So. Aber ich habe nichts bestellt. Ich habe einfach nur kostenlos genutzt, Amazon. So. Und wir haben 2 Geschenke bekommen. Und zwar hatten wir in einer Sendung, scheinbar das war die Reaktion drauf, gesagt, dass wir, hast du mich aufgefordert, schnell die Euro-Zahlen zu würfeln, die Euro-Jackpot-Zahlen. Ja, ja, ja. Und da hat uns jemand tatsächlich einen Lottowürfel gesendet, mit dem man, ein 50-seitiger Lottowürfel und 2 Zusatzzahlwürfel, mit dem man jetzt, können wir jetzt die Lottozahlen würfeln und müssen sie nicht mehr ausdenken. Wir haben also einen D50. Der so rund ist, dass der einfach nicht stehen bleibt. Doch, jetzt. Ja, das macht er nicht. Er bewegt sich uns runtergefallen. Okay. Ja, damit machen wir gleich, würde ich mal sagen, eine schöne Euro-Jackpot-Vorhersage. Vielen Dank. Und wo müssen wir uns bedanken? Wissen wir gar nicht. Wissen wir einfach nicht. So, ich kann vermuten, auch das zweite Geschenk kommt von derselben Person, weil beigelegt waren auf diesem Thermopapierzettel von Amazon, war ein Zitat. Und zwar ein Geschenk von Johann Caspar Lewalter, 1741 bis 1801, Schweizer Theologe und Schriftsteller. Scheinbar gebildet, und die Person. Der hat gesagt, lass mich raten, natürlich kann ich mir die Wand in meinem Schlafzimmer Petrol anmalen, ich kann mir aber auch direkt in den Fuß schießen. Naja, nicht ganz. Das äußere Glück ist nur Zufall, aber das innere Glück, das baut sich jeder ein selbst. So. Und auch das zweite Geschenk war mit so einem Zettelchen versehen und da ist Michael Richter, 1952 geboren, deutscher Zeithistoriker, Musik kennt keine Grenzen, vor allem Marschmusik. Und das Zitat ist beigelegt einer kleinen Spieluhr und ich spiele die jetzt mal. Ja, spiel mal die Spieluhr. Ja, die Internationale. Ist aber genau genommen kein Marsch. Das stimmt. Man kann aber sich den heroischen Marsch für Blasorchester, ein Werk für Blasorchester anhören, in dem das musikalische Thema der Internationale verwendet wurde. Und zwar für die Bujaric-mongolische ASSR C-Dur op 71 aus dem Jahr 1936. Okay. Von Hans Essler. Eisler. Verlinken, Hans Eisler. Verlinken wir an dieser Stelle. Vielleicht. Ja, vielen Dank. Die Person, die uns das geschickt hat, gerne outen oder auch wenn nicht, dann nicht. Aber vielen, vielen Dank. Sehr lustige Geschenke. Nicht nur lustig, sondern nützlich. Ja. Schön und nützlich. Richtig. Ja. Kann man nicht. So. Das können wir jetzt mal. Wir werden damit auch jetzt gleich mal würfeln. Genau. Würde ich sagen. Wenn ihr uns auch Geschenke machen wollt, das könnt ihr sehr gerne tun. Es gibt eine Adresse im Impressum, glaube ich. Ja, sehr gut. Obwohl es ja bei Telegram keinen Impressumszwang gibt, deshalb. Ja. Haben wir aber trotzdem. Und wenn ihr uns irgendwie sonst wie unterstützen wollt, könnt ihr das tun, wenn ihr auf anycar.st/unterstützen geht und könnt uns auch einfach irgendwelche Abos bei Spotify vermitteln oder so, Bewertungen geben. Das hilft uns auch mal sehr gut. Und Dennis, Dann würde ich sagen, kommen wir jetzt zur Euro-Jackpot-Vorhersage für den eventuell 18. oder aber den 25. März 2022. So, dann würfeln wir doch mal. Ja. Nochmal einen kleinen Trommelwirbel. 36? Oh, ja. Wie viele Zahlen sind denn im Euro-Jackpot eigentlich? Soll ich notieren? 5? Ja. 36? Notiere mal. 36. Das geht nicht. Ja. Es bleibt lange nicht stehen. 34? Ja. Man merkt, der rollt. Er rollt. 20? Und dann noch eine fünfte Zahl, oder? Ja, ganz genau. Ich muss ihn vom Runterfallen binden und ihn so mal abstupsen. 14. So. Und dann brauchen wir noch 2 Euro-Zahlen. So, dafür habe ich jetzt hier, wie viele Euro-Zahlen gibt es von 1 bis 10, richtig? Oder bis 1 bis 0? Nee, von 0 bis 9, oder? Ja, so. Aber dann kann man hier die 0 ja als 10 benutzen. Ich habe so einen. Hä, kann man 10 ankreuzen? Warte mal, stopp mal. Ja, das ist... Moment, wie kann das... Das kommt einfach, weil man ist einfach, das ist einfach durch dieses Online-Spielen. Ja. Sag ich dir ganz ehrlich, wie es ist, Dennis. Durch dieses Online-Spielen klickt man da einfach nur irgendwas rum, man nimmt sich gar nicht mehr die Zeit, zum Kiosk zu gehen und da so ein Blatt auszufüllen. Denn wenn wir das machen würden, wüssten wir das. Ja. Ziemlich sicher. Oh Gott. Was, Dennis? Oh mein Gott. Ja. Ich verschlucke mich. Ich war gerade dabei. Das wusste ich ja noch gar nicht. Ja, was denn? Oh Gott. Also, ich war dabei zu checken, wie sieht denn jetzt so ein Schein aus? Ja. Und gehe hier auf meine trusty Webseite lottoberlin.de. Ja. Und stelle fest, dass nicht nur im Eurojackpot 89 Millionen sind. Ja. Wir müssen, glaube ich, mal wieder unsere Tippgemeinschaft. Das wollte ich schon vorschlagen. Das mache ich. Mache ich noch. Ja. Liebe Finanzämter der Welt, wir haben eine Tippgemeinschaft. Wir haben das vertraglich mündlich alles schon festgelegt. Das ist hiermit jetzt verbrieft, gesetzlich und rechtlich. Das schreiben wir nur nachher schriftlich auf. Aber wir können das jetzt beweisen, dass wir das hier in diesem Tag aufgenommen haben. Das musste ich jetzt sagen. Das hat rechtliche Gründe, falls wir morgen den Jackpot knacken. Neu, Dennis, ab 25.03. Ja, ich weiß. Jeden Dienstag und Freitag bis zu 120 Millionen Euro. Ja. Was, jetzt gibt's zweimal die Woche Euro-Jackpot. Was sind das für goldene Zeiten, in denen wir leben? Dennis, Freedom Day und Euro-Jackpot zweimal die Woche. So. Ich werde wahnsinnig. Und vor allem, das Beste ist die hier bei die Zahlen. Und zwar sind es weiterhin 5 aus 50. Das wollten wir wissen. Das heißt, dieser Würfel passt. Vielen Dank. Ja. Es ist nicht mehr 2 aus 10, sondern 2 aus 12. Und tatsächlich, hier ist ein 2 aus 12 Würfel auch dabei. Die Person, die uns das geschenkt hat, hat scheinbar mitgedacht. Ja, Moment. Wir nicht. Stopp. 2 aus 12. Ab 25. Moment. Ja, ja. Aber das sind ja zwei Würfel, ne? Die du da hast. Ja, aber einer ist halt eins aus zehn, also es sind 1 bis 10. Ja. Und hier ist jetzt quasi 1 bis 12. Habe ich Würfel. Das passt. Also es kann auch eine 10 sein, die Eurozahl. Oder? Ja, warte, stopp mal. Moment, Dennis. Ja. Denk nochmal nach. Was ist, der eine Seite, der eine ist so richtiger D10, der andere D12. Der hat 12 Seiten, willst du mir sagen. Genau. Okay, ja, dann ist alles gut. Ja. Ich dachte halt, das wären 2 Sechserwürfel. Nein. Weißt du, aber dann hätte man ja das Problem, dass man die 1 nicht würfeln kann. Das wäre ein bisschen dumm dann. Nee. Es sind 2 verschiedene Würfel, dass du quasi mehrere Lottosysteme mit diesen Würfeln abhandeln kannst. Okay. Moment. Ich versuche mich gerade hier anzumelden. Irgendwie klappt das nicht. So. Und man kann, ich sehe gerade den Lottoschein, das ist quasi 1 und dann die 10 ist tatsächlich auch eine einzelne Eurozahl, die 10. So. Haben wir es auch mal geklärt an der Stelle. Ja, sehr gut. Haben wir nie gezogen hier, weil wir es nie wussten, dass es die gibt. So. Und tatsächlich ist es 1 bis 10. Das ist, das ist korrekt, ja. So. Das, also, es passt sehr gut. Das heißt, ich ziehe jetzt die Eurozahlen nach dem bis zum 25. März gültigen System. So. Nee, bis zum 19. Nee. Hä? Da steht doch, ab dem 25. März kommt das Neue. Genau. Und das ist dann der erste Tag. Also entweder, je nachdem, wann diese Folge erscheint. Ich glaube, sie erscheint. Aber der 25. März? Ja, das, ja, genau. Ja, das ist nächste Woche. Das ist jetzt das letzte Mal, alter Euro-Jackpot. Ja. Ja. Ja, dann spielen wir das doch jetzt. Ja, klar, machen wir. So. Okay, alles klar, gut. Dann, dann würfeln wir mal kurz die Eurozahlen. Ja. Ja, Eurozahlen, die erste. Ist die 9? Oh ja. Mhm. Das ist eine gute Zahl. Die ist zwischen 1 und 10. Und die 4. Ah, die ist auch zwischen 1 und 10. Okay. Ja. Dann mache ich mal direkt jetzt hier unsere erste. Also, wir haben 14, dann 20, dann 34, 36, 38. Ja. Die 4 und die 9. Ja. Ne? Ja. Das ist die Euro-Jackpot-Vorhersage nach dem alten System. Und ich habe eingeloggt. Wie viele wollen wir noch spielen? Rein? Ein paar mehr, oder? Ja. Aber soll ich einfach random welche machen? Ja, ich glaube, das Würfeln dauert jetzt viel zu lange. Okay, wie viele Reihen wollen wir denn spielen? Wie viel spielen wir denn normalerweise? Ja, 6 oder 9. Ja, mach 9. Mach 9? Ja. Ich guck mal kurz, da ist ja noch es gibt ja noch eine Person, die in der Tippgemeinschaft ist. Ist 9 okay? Ja, Schulterzucken und nicken, das ist in Ordnung, dann komme ich zurecht. Bin ich eh nicht dran mit dem Losziehen oder bist du dran? Nach welchem System? Jetzt habe ich schon, jetzt habe ich schon hier eingeloggt. Fünf haben wir jetzt schon. Okay. Oh, das ist, wie machst du das, wenn du so komische Sachen hast? Hier habe ich jetzt 18, 23, 27, 29, 30. Ah, ja, ich weiß nicht. Also rein prinzipiell, also mein menschliches Gefühl sagt sich, sowas wird ja niemals gezogen. Aber man, ja, aber es ist halt genauso wahrscheinlich wie irgendwas anderes, ne? Genau. Es fühlt sich halt nicht wahrscheinlich an. Vielleicht ist das der Trick. Also wenn man sowas, man sollte vielleicht so einen Block haben, der so ist, mit sowas, weil wenn das gezogen ist, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass du der Einzige bist, höher. Ja gut, aber wir haben vorher auch schon andere. Wir haben ja unsere eigenen Gewürfelten sind ja schon nah beieinander und wir haben auch 1, 7 und 8 haben wir auch. Ah nee, dann mach weg. Es fühlt sich nicht gut an. Es fühlt sich nicht richtig an, leider. Aber jetzt haben wir es gemacht. Jetzt habe ich es mir schon halb gemerkt. Ja. Und wenn wir es jetzt sozusagen dann doch wieder wegmachen und dann trifft es, Dennis, weißt du? Ja, ich weiß. Es geht eigentlich nicht. Ich weiß. Das ist auch gut hier. Der ist schön. So. Verraten wir natürlich an der Stelle nicht, weil wir teilen nicht gerne. Ja, sonst klaut ihr uns die Zahlen. So. Bis auf die Euro-Jackpot. Vielleicht sollten wir es auch erst Samstag veröffentlichen. Wenn wir schon längst mit dem Lambo auf dem Weg sind. Okay, alles klar. Das habe ich gemacht. 18.3. Das ist ja lustig. Man kann hier auch noch für mehrere Wochen angeben. Das geht ja gar nicht eigentlich. Streng genommen. Außer du willst das System kaputt machen. Vielleicht machst du dann das kaputt. Dann geht irgendwie das Kobol-Lotto-System im Keller von Lotto Berlin kaputt. Vielleicht steht hier denn so ein Lotto-Mitarbeiter vor der Tür, wie so früher von der GEZ, und dann versuchen die uns zu überreden, den Tipp zurückzunehmen, weil die sonst keine Ziehung machen können. Oh, ich habe gerade ein Windows-Programm gefunden, das auch so schön Windows-mäßig aussieht. Nennt sich Hoffmanns Lotto-Experte für Euro-Jackpot. Kann man bei chip.de herunterladen. Das klingt vertrauenswürdig. Und hat so ein sehr pixeliges Logo-Icon, so aus den 98. Oh. Leider ist mein Windows 95 gerade kaputt, das kann ich mir nicht installieren. Wollen wir noch irgendwas anderes spielen? Nee, ne? Nö. Keine Glücksspirale und so Scheiß brauchen wir nicht. Die Glücksspirale spiele ich nicht, seitdem da Kai Pflaume das gemacht hat. Das ist ja für mich jetzt einfach tot. Was? Ehrenpflaume? Was hast du gegen Ehrenpflaume? Der ist älter als ich, aber wirkt deutlich jünger als ich und damit komme ich nicht klar. Dennis, der macht einfach am Tag 6 Stunden Sport. Ja. Das ist der Unterschied. Ja, ich nicht. Offensichtlich. Ist das günstiger geworden? Nee. 2 Euro ein Spiel, 50 Cent Bearbeitungsgebühr. Ja. Wir Trottel haben damals nur die Lose getrennt abgeschickt. Und deswegen haben wir jedes Mal Bearbeitungsgebühr bezahlt. Ja, das war ziemlich dumm. Das stimmt. So. Okay. Lass Schrift. So. Machen wir einfach mal jetzt. Muss ich aber hier leider mal kurz aus dem Flugmodus raus. Das ist ja das Lustige. Also, ich finde, wie heißt dieses 49-Ding? Das andere, das normale Lotto? 6 aus 49. Das spielt man nicht. Das ist halt so ein Assi-Ding, finde ich. Aber Euro-Jackpot, das ist kosmopolitisch. Es ist edel, ja. Ja. Genau. Es ist auch golden, die farbenen und so. So. So, wenn ihr dann nächste Woche keine neue Folge hört, dann haben wir den Jackpot geknackt. Nee, gar nicht wahr. Nächste Woche gibt's eh nichts. Das ist Quatsch. Dennis ist nämlich im Urlaub. Kann da gleich noch was zu sagen. Ja. Ich würde dir gerne jetzt einen Screenshot machen, aber ich sitze an dem alten Rechner mit der schlechten Auflösung. Dann muss ich dir 2 Screenshots schicken. Das ist alles doof. Ja. Ich schick's dir per Mail. So. Ja. Du hast auch ein Online-Konto da, ne? Ja, klar. Ich mache das auch immer schön so über Lotto.de, damit kriegt mein Papa Payback-Punkte jeweils noch. Echt wirklich? Ja. Okay. Hast du mal ein Rubbellos online gekauft? Ja, klar. Das ist die unbefriedigendste Experience der Welt. Das ist das Allerschlimmste, oder? Ja. Also. Was man macht, muss erklären. Also man klickt das auf den Button und dann zieht Lotto.de einem 2 Euro ab. Ja. Und dann öffnet sich so ein Pop-up und da ist so eine Grafik und dann kann man mit der Maus rubbeln und es gibt so einen Button direkt freilösen. Ja. Und wenn man es getan hat, dann sagt das System einem, ja, du hast gewonnen oder nicht gewonnen. Das ist der ganze Spaß ist einfach weg. Ja. Der ganze Spaß ist weg. Es ist wirklich kompletter Scheiß. Es ist kompletter Scheiß. Mach das bitte nie. Ich hab's auch schon mal gemacht. Es ist einfach lächerlich. Ich musste letztens, um mein Online-Konto zu bewahren, aus irgendwelchen Gründen, weil das irgendwie, glaube ich, bei Lotto Niedersachsen oder so, ich habe noch ein Lotto Niedersachsen-Konto wegen Bingo. Habe ich lange nicht mehr benutzt. Ich musste halt irgendwann, ich will auch, jetzt wenn Corona vorbei ist, können wir gleich nochmal zukommen. Gehen wir ins Studio. Sonntag, 17:30 Hannover, Bingo live. Das muss ich noch machen in meinem Leben. Absolut. So. Ich bin sofort dabei. So. Und da musste ich tatsächlich Geld reinwerfen. Dann kaufe ich rubbellos für 2 Euro und habe auch 2 Euro gewonnen. Deswegen ist es eine Nullsumme ins Spiel gewesen. Aber mein Konto ist jetzt wieder für ein Jahr aktiv. Sehr schön. Ja. So, das war die Euro-Jackpot-Vorhersage für den, dann eigentlich ja nur für den 18. März. Ja. Am 25. ist ja alles neu. Ja. Dann. Das ist nicht mehr mein Euro-Jackpot. Ich finde das komisch. 2 aus 12. Die wollen uns verarschen. Ja, aber wir gewinnen ja jetzt morgen und danach spielen wir eh keinen Euro-Jackpot mehr. Da kann uns auch egal sein. Ja, so muss man denken. Jeder fast 30 Millionen Euro. Ja, ich möchte darüber nicht lachen. Das ist nicht schlecht. Ja, aber es ist. Das ist nicht schlecht. Weil wir wüssten halt nicht, wohin mit dem Geld. Ja, ich schon. Erstmal auf mein Konto. Ja. Ja, und dann erstmal Strafzinsen von der EZB kassieren. Also ich finde aber das Geilste eigentlich, also ist nicht diese Beratung, die würde ich auch auf jeden Fall mitmachen, diese Millionärsberatung bei Lotto, gar keine Frage. Aber was ich wirklich interessant finde ist, die überweisen das dann ja einfach erstmal so aufs Girokonto. Ja, den Kontoauszug und dann, würde den Kontoauszug ausdrucken. Man geht wirklich zu diesem physikalischen Kontoauszugdrucker. Ja, ja, klar. Zum Automaten und holt sich den. Sicher. Genau. Und der wird eingerahmt. Genau. So hoch wird der Kontostand nie wieder sein. Ja. So. Aber was ich interessant finde, ist, da müssen doch irgendwelche Mechanismen bei der Bank greifen, dass dir irgendeiner von den Verkäufern da permanent um dich herumschawenzelt und dir versucht, Kaffee anzubieten, um irgendwelche Investments, dein Geld in irgendwelche Investments. Also der Moment, in dem du von deiner Bank angerufen wirst, oh, hallo, na? Den finde ich sehr interessant. Und möchte auch gleichsam einen Aufruf starten. Wenn wir in der Hörerschaft tatsächlich Menschen haben, die einen größeren Betrag im Lotto gewonnen haben oder vielleicht auch meinetwegen bei Wer wird Millionär oder irgendwo, wo man sehr viel Geld auf einmal bekommt, das so einigermaßen zumindest für die Bankalgorithmen überraschend kommt. Oder eine größere Abfindung meinetwegen auch, wo die Bank dann sieht, ach, das ist ja jetzt auf einmal so viel Geld, was ist denn da los? Hat sich da schon mal jemand bei euch gemeldet und hat euch dann direkt was verkauft? Und das würde mich echt sehr interessieren. Ja, finde ich gut. Aber nee, ich einrahmen, Kontoauszug, glaube das Wichtigste und danach, keine Ahnung. Erstmal weiß ich nicht, lecker Döner essen gehen, aber einen guten. Nee, erstmal irgendwie so eine Kreditkarte besorgen mit so einem absurden Limit, so 50.000 Euro oder so. Du meinst direkt hier so diese Platin-Kreditkarten. Ja, und dann, und sobald die da ist, einfach mal irgendwie einkaufen gehen. Einfach, ja, nehme ich, kaufe ich. Auch jetzt nicht irgendwie, keine Ahnung, nicht so Gucci oder so ein Scheiß, mir egal, sondern Kaufland. Kaufland und dann richtig Luxus. Zwei Einkaufswagen voll machen. Und dann nicht nur hier K-Classic, sondern auch hier die Mittel und K-Bio. Wow. Ja, ja. Man hat's. Da wird dir aber richtig Tofu gekauft, du. Meine Herren. Ah. Aber bis dahin müssen wir jetzt leider über andere Dinge sprechen. Ja, wollen wir noch ein Getränk der Woche machen? Ja, klar. Ich hätte nur eins. Ja, dann machen wir das. Das Anycast Getränk der Woche. Cherry Coca-Cola Zero Sugar. Das Anycast Getränk der Woche. Das Ding bei Cherry und so zusätzlich, ich mag das nur, wenn das aus dem Automaten kommt, weil es ja noch diesen klebrigen Beigeschmack hat. Und zwar immer diesen Coca-Cola Freestyle-Automaten und sich dann, der hat, viele Kombinationen sind gesperrt, die gehen offiziell nicht. Aber was man machen kann, ist den Becher immer so teilweise auffüllen. Und ich empfehle jeden Mal Cola Meerfrucht. Der Geheimtipp. Also ich war lange nicht mehr an so einem Automaten, einfach nur, weil ich keine Lust habe, 10 Euro bei Five Guys für einen Burger auszugeben. Man kann ja aber auch, das ist nicht der einzige Laden, wo es das gibt, ne? Man kann ja auch, glaube ich, in dieses komische Kino da in bei mir. Bahnhof gehen. Ja, genau, da gibt es das auch. Und da hatte ich mir, wie gesagt, Cola Meerfrucht geholt. Ah ja, sehr interessant. Dennis, du, der 20. März kommt. Ja, der ominöse Freedom Day von der FDP. Richtig schlechte Laune. Ja, was machen wir denn jetzt damit? Wieso kriegst du, das ist genau das Ding. Also erstmal ist die Frage, was passiert denn überhaupt? Denn eigentlich passiert ja gar nichts. Erst haben ja alle gesagt, es passiert was, aber erstmal passiert ja gar nichts. Richtig. Ist das Gesetz, ich meine, es ist erst in der ersten Lesung, oder? Oder? Ja, Moment, das Gesetz, das wir jetzt haben, das ist ja befristet. Das hört ja erstmal einfach auf zu gelten und danach ist sozusagen die Vorgängervorschrift wieder in Kraft. Genau. Und die sind alle bis zum 20. März limitiert, diese Sachen im IFG, nicht IFG, im Infektionsschutzgesetz. Ja. So, hätte man sich vorbereiten müssen, egal. Und dann soll das jetzt quasi verlängert werden bis zum Irgendwas-Tag? Dass die Bundesländer generell haben noch Zeit bis Anfang April, ihre Regeln anzupassen, das heißt, sie können noch weiter gelten, die Verordnungen. Das war die Idee. Und danach kann man quasi gelten, ist es eingeschränkt auf quasi Maske maximal im Krankenhaus, Pflegeheim und Bus und Bahn. Und Bus und Bahn und dann gibt's wieder so einen Baukasten, so wie es das ja schon mal gab, für so, Hochinzidenzgebiete, da wo es dann irgendwie eng wird, Hotspots, genau, da wo es dann eng wird, da kann man dann wieder 2G. Möglichst. Und so Zeug machen. Ja, 2G machen. Und möglichst genau an die Orte angepasst. Aber es gibt keine Grenzen im Gesetz. So. Das heißt, das ist ein wieder lustiges Spiel mit bestimmten Verwaltungsgerichten, wo man schon sich fragen kann, ob die eine oder andere Person, die dort urteilt, hier nicht in Berlin. Berlin ist ordentlich, da mache ich mir keine Sorgen. Liebe Grüße ans Verwaltungsgericht Berlin. Sondern eher Niedersachsen oder andere westliche Bundesländer, wo eine gewisse Schwurbelenergie unterwegs ist, auch an den Verwaltungsgerichten. So. Ja, also das ist halt, aber ich glaube, im Prinzip wird das schon irgendwie passen, denn letztlich ist das nichts anderes, also so rechtlich gesehen, ne? Im Großen und Ganzen, weil diese Prognoseeinschätzung, wie schwer ist es denn, und was ergreifen wir jetzt für Maßnahmen und sind die noch verhältnismäßig, das ist einfach ganz klassisches, ja, Polizei- und Ordnungsrecht, würde man sagen. Das ist einfach überall so, ja. Und das ist jetzt einfach nur eine andere, besondere Vorschrift dann, die man da aus dem Hut zaubert. Infektionspolizei, so gedöns. Ja. Ist das nicht, fällt das auch nicht darunter alles dann? So. Infektionspolizei? Na, also, ja, also, du meinst. Naja, also ist das nicht, also, aber ist nicht Polizeirecht Ländersache? Aber warum macht es denn der Bund? Ja, ja. Das liegt an der Kompetenzzuweisung für das Rechtsgebiet, aber das Ausführen machen halt die Länder. Und das ist noch teilweise ein bisschen diffiziler, weil du merkst ja auch, darüber kann man jetzt echt stundenlang daherreden, aber das ist ein Bundesgesetz, eine Bundeszuständigkeit, die Länder führen es aber immer aus. Das ist der Grundsatz, dass der Bund, wenn der auch eigene Gesetze hat, dass die Gesetze von den Ländern ausgeführt werden. Es gibt auch die so bundeseigene Verwaltung bei so manchen Sachen. Es gibt auch Bundesauftragsverwaltung, das gibt es sozusagen auch. Es gibt ganz viele Konstellationen, wie die Verwaltung tatsächlich aussieht. Das ist auch gar nicht alles so leicht verständlich und gibt einem auch manchmal Kopfzerbrechen, auch wenn man sich ein paar Jahre mit dem Thema auseinandergesetzt hat. Aber was ich einfach nur sagen wollte, es gehört zum Gefahrenabwehrrecht im weitesten Sinne. Und das ist eigentlich abgestecktes Feld. Und die Fälle sind andere. Also nicht abgestecktes Feld, da gibt es jetzt wieder dann neue Begrifflichkeiten, das ist neu abzuwägen, jeder Fall ist anders und so weiter, das ist klar, aber die Art und Weise, wie das zusammenhängt und wie die Prüfungen abzulaufen haben und wie die Prüfungen auch passieren in den Gerichten, das ist halt nur mit anderen Worten, aber vom Vorgehen her ist es derselbe Schnulli. So. Deshalb glaube ich, wird sich das halt irgendwie schon so ein bisschen einpendeln. Die Frage ist aber nur, wie finden wir das jetzt? Und wie sollten wir das finden? Und was machen wir denn eigentlich jetzt? Naja, also man kann ja erstmal gucken, was sind die aktuellen Maßnahmen. Und es gibt viele Maßnahmen, die tatsächlich total sinnbefreit sind und, glaube ich, da niemand sich mehr dran hält. Zum Beispiel Kontaktbeschränkungen in privaten Haushalten. Ja. Die gibt es noch, aber beachtet die jemand, kontrolliert die jemand? Das ist schon sehr gefühlt totes Recht. So. Ja. Und man kann tatsächlich da auch quasi aus der Pandemie-Bekämpfungssicht, aus medizinischer Sicht sagen, so, ist auch nicht so sinnvoll. Und zweitens, im Zweifel, die Leute, die da am meisten gefährdet sind, also quasi ungeimpfte Personen, die jetzt ungeimpft sind, sind sie großteils bewusst ungeimpft und die kehrt das ein Kehricht. So. Ja. Das Ding ist aber, wenn man das jetzt einfach abschaffen würde, dann wäre das einfach so und dann ist es einfach, hat man einfach mehr oder weniger recht bereinigt oder die Realität angepasst. Aber was bei der FDP ja los ist, und das ist ja die Abschaffung der Maskenpflicht de facto in allen Bereichen, eine Maßnahme, die, sagen wir es mal so, in Grundgesetz einschränkend sehr minimal ist. Ich glaube, da wird mir, glaube ich, jeder Verfassungsrichter sagen, so, von allen Maßnahmen oder Verfassungsrichterinnen sagen, das ist jetzt die wenigste Einschränkung deiner Grundrechte, dass du verpflichtet bist, eine Maske zu tragen an bestimmten Orten. Du kannst dich überall frei bewegen, du kannst alles machen, jederzeit, keine Einschränkung, aber du musst so einen Lappen vom Mund tragen. So. Ja, das ist, kann man tatsächlich sagen, kein besonders großer Eingriff. Ja. Zumal, wenn man dann sagt, dass sind solche OP-Masken reichen oder so, dann ist es eigentlich absolut lächerlich, weil die haben ja nicht mal, also das kann mir keiner, wirklich keiner erzählen, der nicht irgendwie eine Vorerkrankung hat oder, weiß nicht, 300 Kilo wiegt, dass er sich nicht bewegt, dass man, wenn man eine OP-Maske trägt, dass man da irgendwelche Einschränkungen verspürt. Das ist einfach nur ein lächerlicher Stuss. Und die OP-Maske hilft. Wenn beide Parteien die OP-Maske helfen und sich noch einen Abstand halten, aber den Abstand halten, das muss man, glaube ich, nicht gesetzlich kodifizieren, sondern es reicht einfach als gesunder Menschenverstand, das machen auch die meisten, glaube ich, ist das eine sehr effektive, billige und wenig einschränkende Maßnahme. Ja, jede Maske hilft, auch die selbstgebastelten, genau, die wir anfangs hatten, auch die helfen, und die FFP2-Masken helfen dann halt noch ein bisschen besser, genau, und so weiter und so fort. Das, genau, würde ich auch sagen, das ist total bescheuert. Also, dass es im ÖPNV bleibt, super, dass es natürlich dann auch in Pflegeeinrichtungen und so bleibt, auch irgendwie klar, fürs Erste, aber ganz im Ernst, warum ich nicht, wenn ich eine halbe Stunde im Lidl bin, die Maske noch trage und wenn ich dann wieder draußen bin, mir die abnehmen kann. Das ist, geht mir auch, also es ist völlig, ich finde es ist so komplett absurd. Es ist einfach Symbolpolitik. Und ich habe mich sogar mittlerweile schon dran gewöhnt, meinen Code per Finger einzugeben, wenn ich Apple Pay nutzen will. Aber hier, Apple iOS 15.4 macht jetzt auch Face ID mit Maske. So. Apple hat es geschafft nach zwei Jahren Pandemie. aber nee, es ist tatsächlich einfach reiner Populismus. Und zwar, wenn man sagen würde, nee, wir passen das Gesetz, quasi unseren Maßnahmenkatalog der heutigen Zeit an, würde man sagen so, ja, man macht irgendwie 2G in Hotspots und macht generell Maskenpflicht, das ist dann für überall einheitlich, man muss keine sich keinen gemacht, machen wir überall OP-Maske, alle wissen Bescheid, kann man überall quasi auch durchsetzen, weil es quasi ein sichtbares Merkmal ist. Und dann wäre das ein Gesetz, was einfach logisch ist, was gut gemacht ist und was verständlich ist. Das Problem ist aber, dass die Zielgruppe der FDP Leute sind, die keinen Bock auf Maske tragen haben. Das ist Wolfgang Kubicki. Wolfgang Kubicki will saufen und dabei stört die Maske. Vermute ich mal. Mutmaßlich, keine Ahnung. Und deswegen muss diese Masken, das ist diese Symbolik, dieser Maskenpflicht muss weg. Und das ist halt ein Kulturkampf, so wie in den USA schon die Republikaner angefangen haben, über diese Maske. Und das zettelt die FDP an. Ja. Und dann versucht die FDP noch zu sagen, also Argumente sind halt Bullshit. Gegen die Maskenpflicht sind die Argumente, kann mir keiner erzählen, dass da irgendein Gericht das kippen würde. Unter welcher Begründung? So. Ja, das ist, glaube ich, tatsächlich nicht der Punkt. Das Schlimmste an der Sache ist an der Maskenpflicht, dass es die Feld ist, dass die Quote wieder, dass du dumm angemacht wirst, weil du dich selber schützen möchtest und deswegen eine FFP2-Maske weiterhin trägst beim Einkaufen und so. Du wirst erstmal wieder blöd angeglotzt, das ist der erste Schritt. Zweitens, die Leute pöbeln. Die Leute schaffen es nicht, aneinander vorbeizugehen, also solche Spinner. Nee, die müssen sofort ihr Maul aufreißen. Dann, ja, zieh den Lappen aus! Und dann ist mir, darauf habe ich keinen Bock. Und jetzt mal, wenn das passiert, weiß ich nicht, kacke ich Kubicki vor die Haustür. Weißt du, wo der wohnt? Finden wir raus. In Kiel irgendwo sicher. Yes! Dienstreise nach Kiel. So. Ich glaube das nicht, dass er in Kiel wohnt. Der wohnt in einem schönen Haus auf dem Dorf. Kennst du diese Fasssaunen? Fasssauna? Schon mal gehört? Ja. Ja, genau. Das ist so ein altes Fass. Und da wird eine Sauna reingebaut. Sowas hat der. Und daneben hat der auch nochmal so ein Fass, aber da ist keine Sauna drin, sondern Schnaps. Nee, aber das stört mich am meisten von allem. Weißwein. kultiviert. Was ich sagen sollte, ist, Der Take, ja, kann doch jeder, wir setzen auf Eigenverantwortung, bla bla bla, das geht halt voll nach hinten los. Also auf Eigenverantwortung setzen geht viel bei vielen Sachen nach hinten los, wo den Menschen das Hemd näher ist als die Hose, und hier ganz genauso. Also das, was du beschrieben hast, passiert nämlich, und wir waren doch selber in Rotterdam, ja, du kannst dich erinnern, zu einer Zeit, in der in Deutschland man noch so gedacht hat, hui, will man jetzt wirklich irgendwo hinfahren? Ja. Und in den Niederlanden schon sehr viel stark geöffnet wurde und dann wieder Lockdown-Maßnahmen eingeführt wurden, weil man es übertrieben hatte. Ja. Kurz zusammengefasst. Und wie lange haben wir da in den Läden die Masken getragen? Nicht so lange. Nee. Weil einen alle sofort als Deutsche ausgemacht hatten. Die einzigen, die da die Maske getragen hatten, auch in dieser Markthalle da, waren Deutsche. Ja. So. Und so wird es hier auch passieren. Werden wenige Leute Maske tragen, dann werden die komisch, vielleicht werden die auch gar nicht komisch angeguckt, ja, sondern fühlen sich einfach nur komisch angeguckt. Und ganz klar, die Psychologie wird dafür sorgen, dass die Maske dann nicht mehr getragen wird. Da kann man noch so sehr auf Eigenverantwortung setzen. Und am Ende sind diejenigen, die darunter leiden, die es halt machen müssen, weil sie sich wirklich irgendwie schützen müssen, weil sie multiple Vorerkrankungen haben oder keine Ahnung was für ein Käse. Ne? Das ist natürlich so. Also da geben wir ein Stück weit recht billig und dumm ein ganz einfaches solidarisches Mittel her. Und wir reden hier jetzt nicht von irgendwie, also selbst bei dieser Maßnahme nimmt man ja sogar Rücksicht auf die komplett verholzten Vollidioten. Denn die lässt man ja trotzdem wieder überall rein. Ja. Ungeimpft und zugesoffen und 20 Stangen Kippen geraucht, aber bloß keine mRNA in meinen Körper, das kommt doch ins Erbgut und so. Die können ja auch wieder überall rein, die müssen halt einfach sich nur so ein Läppchen vor die Schnute ziehen. Das kriegen sie aber nicht hin, weil es einfach wohlstandsverwahrlost sind. Aber ich habe für den Fälle, sollte das wirklich so ganz schlimm werden, gehe ich auf den Arschloch-Move. Ich habe hier so eine FFP3 mit Ausatemventil. Das heißt, ich bin geschützt, alle anderen nicht. Ja, kann man machen. Was hältst du von, und jetzt werden wir, also da sind wir, glaube ich, beide noch relativ einig. Ja. Aber was ist denn mit draußen? Draußen Maske tragen. Ja. Ist in den meisten Situationen nicht notwendig. Also finde ich, das kann man machen. Kommt auf die Situation an. Zum Beispiel jetzt so ein Markt, so ein beliebter Markt, der ist zwar draußen, aber quasi mir ziehen immer Gesichter so 20 Zentimeter vor der Nase vorbei. Das ist der Punkt. Da würde ich immer noch eine tragen. Immer dann, wo es eng wird. So, genau, das ist halt der Punkt. So Stadion zum Beispiel auch Maske. Aber ja. Maske und Singen ist irgendwie furchtbar. Ungeil. Haben wir auch gelernt. Ja, und ich neige auch dazu, und es tut mir leid, weil ich jetzt Conora hatte, habe ich mich jetzt so die letzten 3-4 Wochen, drei Wochen, glaube ich, ist jetzt her, oder 2 Wochen, auch ein wenig unverwundbar gefühlt. Ja, ja, das ist immer noch so ein anderer Aspekt, der dazu kommt. Das ist immer noch sozusagen, wie es dann persönlich ist, lass den mal hinten anschieben. Aber ich habe im Stadion keine Maske getragen, sozusagen. So. Obwohl Pflicht war teilweise. Das war doch Maskenpflicht. Ja, ja, aber es ist halt das. Hältst du dich nicht an Recht und Ordnung? Ja, aber ich merke es. Das kommt, weil du wieder bei diesem Schwurbelkultclub in der Kurve standst. Oh, ja, aber es ist halt, Singen ist halt ungeil mit der Maske, weil es tatsächlich, also es ist nicht nur, dass einfach da drunter halt so ein feucht tropisches Klima dann irgendwann herrscht, sondern dass sie einfach die ganze Zeit rutscht und es anfängt zu jucken. Jetzt so eine Ganzkörpermaske. Ist halt beim Singen irgendwie scheiße, ja. So und viel drin sabbeln ist halt auch irgendwie doof und ist, kennen wir ja alles jetzt auch schon seit 2 Jahren oder anderthalb vielmehr. Aber der Witz ist halt, es ist halt draußen sinnvoll. Also früher, sozusagen Wildtyp und so, die waren ja halt nicht so ansteckend, aber spätestens mit Delta konnte man dann auch merken, dass sich das auch draußen gut übertragen konnte. Ja. Also wo man im ersten Pandemiesommer noch sagen konnte, Maske draußen ist echt ein bisschen übertrieben. Du hast jetzt also machst dich selber mit deinen Gedanken kaputter, als du bist. Das hat sich halt geändert. Und dann mit Omikron und dann jetzt hier BA2. Ja. Nochmal mehr ansteckend. Und das kann man sich dann halt auch tatsächlich im Vorbeigehen holen. Und dann kommt aber so ein Ding dazu. Was ist denn mit den Leuten, und da kommen wir jetzt fast schon zu uns, was ist denn mit den Leuten, die gerade frisch ist, die vielleicht so wie wir geboostert sind gegen Wildtyp, also auch eine ziemlich gute Immunität gegen Delta noch besitzen und jetzt frisch so eine Omikron-Infektion durchgemacht haben. Und jetzt wollen wir nicht drauf eingehen, wie gut ist die Kreuzimmunität zwischen BA1 und BA2, sondern wir sagen jetzt einfach mal Omikron und tun mal so, als gäbe es da halt auch so eine Immunität. Warum sollte man dann noch Maske tragen zum Eigenschutz? Zum Eigenschutz? Ja, maximal 4 Wochen. Oder also wie lange halten denn die Antikörper an? Kommt ja auch auf die Schwere der Infektion am Ende an. Und das kannst du halt nicht pauschal beantworten. Aber du wirst den Viren sowieso öfter ausgesetzt werden am Leben. Das ist halt einfach da und es kommt halt immer wieder so. Und je öfter du so eine Infektion hattest, desto besser reagiert dein Körper da auch drauf. Das desto mehr, ne, deshalb impft man ja auch häufiger und das ist halt ganz normal. Das kommt, der Körper gewöhnt sich dran, der Körper reagiert drauf, auch die verschiedenen Wildvarianten, die es dann immer geben wird. Bei der Grippe übrigens auch so, ne? Da sagen wir mal, der Grippeimpfstoff ist so schlecht. Tatsächlich ist die Wirksamkeit längst nicht so hoch wie bei den mRNA-Impfstoffen jetzt für Conora. Und da liegt die Wirksamkeit längst nicht bei diesen über 90% für einen Wildtyp. Aber wenn man über die Jahre sich immer wieder eine Grippeimpfung abholt, dann ist der Körper ganz vielen verschiedenen Varianten dieser Virentypen, da werden ja auch verschiedene Grippe-Dinger dann Typen reingetan, zusammengemischt, ausgesetzt. Und dann ist das wie so eine Art Mosaik, das sich dann zusammensetzt für die Immunabwehr. Und irgendwann ist es so, wenn man einige Jahre Grippeimpfung mitgemacht hat, dass der Körper auch ganz gut geschützt ist gegen neue Varianten, auch wenn du ein Jahr mal die Grippeimpfung auslässt, lustigerweise. Und ähnlich ist es halt so mit allen verwandten Viren dieser Dings dann auch irgendwann. Aber da müssen wir halt hinkommen. Also will sagen, klar ist man erstmal so ein paar Wochen steril immun. Aber ist auch nicht schlimm, wenn man es dann wieder bekommt, weil der Körper sich ein bisschen erinnert, weil man kann davon ausgehen oder die Wahrscheinlichkeit ist eher größer als kleiner, dass die nächste Infektion damit nicht wieder so ganz so schlimm wird wie die letzte. Das stimmt. Aber das Problem ist ja gerade jetzt noch nicht, dass wir in diese Phase eintreten können, weil wenn wir es quasi jetzt frei laufen lassen würden, uns gar nicht so sehr die Krankenhäuser überlasten, wahrscheinlich auch schon wieder, weil quasi ja, die Intensivpatientenquote ist halt geringer, aber wenn du quasi die um ein Fünftel geringer ist, aber du quasi das Fünffache der Fälle hast, dann hast du sie halt wieder ausgeglichen. Mathe. Das ist so wie exponentieller Steigerung. Das haben viele nicht verstanden. So. Dass nur weil Omikron nicht schwere Verläufe, also deutlich geringere schwere Verläufe hat, heißt ja nicht, dass es halt weniger am Ende wird. Das Ding ist aber auch, das hat ja UK gehabt, die Leute werden einfach alle krank und arbeiten können nicht arbeiten. So, und wir hatten ja am Anfang die Diskussion mit den kritische Infrastruktur-Jobs. So, wo Leute wieder Anfang des Jahres, wie Anfang der Pandemie, wieder in Kraftwerke einquartiert wurden. So. Ja, 2 Wochen Arbeitsquarantäne und zwar nicht verlassen das Kraftwerk, damit es am Laufen bleibt. So, das ist auch albern. Und deswegen ist die eine Maskenpflicht ein geringes Mittel und kann relativ effizient sein, um zumindest das Ganze gut zu moderieren. Und das ist der Phase, wo wir sein sollten. Zero-Covid ist leider gescheitert. Ist so leider, ich hätte auch das eher bevorzugt und bla. Und China wird da jetzt leider auch seine Probleme haben mit. Gerade durch Omikron oder BA2 vor allem. Wir müssen die Scheiße jetzt moderieren, aber jetzt quasi so einfach alle Werkzeuge abzugeben, ist halt so richtig zum Kotzen. Nur weil es so ideologisch einer Partei der Dieselschlucker gefällt. Ja, das ist echt ein bisschen schade, weil wovor ich halt auch tatsächlich Angst kann man nicht sagen, aber was ich dumm fände ist, wenn wir jetzt irgendwie, dann ist natürlich auch klar, ne, merkst du auch in den letzten Tagen, die Tage sind wieder länger hell und es ist viel wärmer, die Sonne hat irgendwie eine Kraft, wenn man draußen ist, fühlt man sich eigentlich tagsüber echt ganz wohl, wenn man da so rumläuft und der Himmel ist blau, ist irgendwie ganz nett und man kann sich so langsam auch wieder vorstellen, rauszugehen, irgendwas zu erleben und wir haben jetzt schon 500.000 Mal gesagt, wir haben eine Trillion Konzertkarten angehäuft hier. Und ja, und dann geht's irgendwann wieder los und dann müssen wir halt doch im Mai oder im Juni sagen, nee, sorry, reicht jetzt erstmal wieder, weil es sind zu viele. Oder vielleicht auch sogar schon im April, ja, kann ja auch sein, dass wir dann sagen müssen, nee, stopp, wenn wir irgendwie einen schönen Sommer haben wollen, müssen wir jetzt und dann hauen wir wieder irgendwie in den Sack. Und darauf habe ich eigentlich überhaupt keinen Bock. Darauf habe ich wirklich überhaupt keinen Bock, denn wenn, und ich habe wirklich Lust drauf und ich verspüre auch so ein gewisses, ist mir jetzt eh scheißegal. Ich bin einigermaßen jung, ich bin einigermaßen gesund und ich habe echt alle Antikörper, die mir legal zustehen. Stimmt, du hast ja 5G mittlerweile. Ja, ganz genau. Und deshalb leck mich am Arsch, sodass der Gedanke kommt schon vor. Ja, ständig. Aber, Aber wenn ich, genau, aber wenn ich dann jetzt wieder loslegen darf mit dem Leben, sag ich mal, dann habe ich auch keine Lust, dass es jetzt in den nächsten Monaten wieder, also okay, ich kann mich damit abfinden, im Herbst, im Winter wird es wahrscheinlich wieder ein bisschen enger, weil die Leute reingehen, okay, dann gucken wir nochmal neu, aber jetzt bitte von, ne, ich sag, wie beim Reifenwechsel, von O bis O, Ostern bis Oktober, da will ich meine Ruhe haben. Und das Schlimme ist ja, wir wissen ja nicht, selbst wenn es, also wenn es quasi notwendig wird, politisch die Maßnahmen zu verschärfen, ob das überhaupt möglich ist, weil sich die FDP ideologisch komplett verrannt hat. Also kann sie diesen, das ist halt, und dann plötzlich stehen wir davor, dass wir eine rechtspopulistische Partei haben, in der Regierung, die wiederum von einer anderen rechtspopulistischen Partei in der Opposition sich einfach gegenseitig, also es ist halt einfach wild. Oh, es ist einfach sehr dysfunktional, die, also auch insgesamt. Ja, und stell dir dann mal vor, dann spielt sich Friedrich Merz als The Voice of Reason. Ja, genau. Und sagt, hey, Rot-Grün, ihr müsst nicht mit der FDP abstimmen. Ihr könnt auch mit uns abstimmen bei dieser Frage. Oh, zum Kopf. Er wird's tun. Allein aus Taktik. Und ich verstehe nicht, warum die FDP, also wieso das in die FDP glaubt, dass sie auf diese Leute angewiesen ist. Die wählen die FDP doch gar nicht. Ich sage, das ist auch wer gegen diese ganzen Maskenpflichten und Corona-Maßnahmen das eher alles für einen Hoax hält, der wählt sowieso die AfD. Ja, wenn überhaupt. Also wenn die überhaupt wählen. Genau. Ist ja auch so ein Ding. Aber jetzt, wir haben ja irgendwie Landtagswahlen in Saarland, Nordrhein-Westfalen, Niedersachsen und die FDP ist wieder komplett in so einem komischen populistischen Wahlkampfmodus. Es ist alles nur für die Freiheit, Dennis. Alles für die Freiheit. Ja, aber was ist das für eine Freiheit? Ja, ich sag dir mal, aber folgende Überlegung taucht bei mir halt auch ein bisschen auf. Das muss ich ehrlicherweise mal sagen. Wenn wir jetzt sagen, naja, pass mal auf, wir müssen auch vor allem aufpassen jetzt, ne, weil das heißt ja weiter, Maskenpflicht in Einrichtungen und im ÖPNV und dann auch, um die Schwächsten gezielt zu schützen, heißt ja immer so schön. Wann hört denn das mal auf? Oder hören wir damit jetzt gar nicht mehr auf? Denn das ist halt irgendwie schon so ein Punkt. Ich meine, früher, also vor Pandemiezeiten, haben wir uns ja auch einen Scheißdreck dafür interessiert und sind mit irgendwie Husten, Schnupfen, Heiserkeit überall rumgerannt und haben das auch da verteilt, wo auch dann Immungeschwächte rumlaufen. Und die haben sich auch nicht, also wann hast du hier in Deutschland mal Leute mit einer Maske irgendwie im Zug gesehen oder so? Wenn, dann ganz selten und dann hauptsächlich, würde ich sagen, asiatische Touristen. Ich würde sagen, die Leute, die hierher ziehen, die haben sich dann irgendwann die Maske auch abgewöhnt, die das noch sozusagen von, das ist ein bisschen stärker da verankert in der, eher so in der Sozialetikette. Fernost, sag ich mal. Genau. Fernost eher, als hier ist. Hat man selten gesehen. Da haben wir das ja auch gemacht und den Zustand vorher fanden wir ja auch ganz okay. Ja, es war der Zustand sind richtig. Sind wir jetzt einfach nur, ja, genau. Sind wir jetzt einfach nur mehr sensibilisiert worden dafür? Und hören wir jetzt gar nicht mehr damit auf? Leben wir jetzt einfach so? Oh, ich weiß nicht. Also wir könnten da, die Maskenpflicht kann man ja auch zumindest dran festmachen, wie die Infektionszahlen so weiterlaufen. Also wenn sie runtergehen, dann kann man die auch irgendwann mal aufheben, die Maskenpflicht. Aber ich glaube, wir werden nie wieder mehr keine Maskenpflicht in Krankenhäusern oder in Pflegeeinrichtungen haben. Ich glaube, das ist jetzt einfach gesetzt. Weil es einfach so eine billige Maßnahme ist, die so viel tut. Und ich habe auch bisher auch nie verstanden, warum Leute, also zum Beispiel als in meinem Familienumkreis ein Kind geboren wurde und ich war erkältet, wie immer ich erkältet bin, das war vor Corona, bin ich in dieses Krankenhaus gegangen, das war ein neugeborenes Kind, irgendwie mit Mutter und alles. Und ich habe da auf Station nach einer Maske gefragt, nach einer OP-Maske. Wozu? Ja, ich bin erkältet und wie viele Leute. Ja. Und musste ich da irgendwie 5 Minuten diskutieren, um eine Maske zu bekommen. Weil ich dachte mir so, nee, ich gehe doch jetzt nicht in dein Krankenzimmer, irgendwie mit zwei frischen gebundenen Leuten. Also ich glaube schon, da hast du, glaube ich, recht. Das wird, also so freiwillig wird es, glaube ich, da sind wir jetzt durch. Das ist irgendwie verstanden. Aber also ich, keine Ahnung. Ich glaube nicht, dass das für immer durchhaltbar sein wird. Aber es macht so viel Sinn. Ja, macht's auch total. Was ich interessant finde, ist noch die Frage, wenn die Maskenpflicht jetzt aufgehoben ist, wird es Geschäfte geben, die trotzdem sagen, nee, Freundchen, hier nur mit Maske? Also, da gibt's also, ja, es ist ja nicht irgendwie irgendwie verboten. Das wollte ich fragen. Irgendwie Regeln für sein Geschäft festzulegen. Können das Geschäfte? Ja, klar, so Fachgeschäfte, so Einzelhandel, klar. Lebensmittel, Einzelhandel, können die das verlangen? Ja, sicher. Ja, sicher. Also, es kommt halt wie immer drauf an, aber grundsätzlich kannst du ja deine eigenen Spielregeln für deinen Betrieb und deinen Laden und so festlegen. Kannst auch sagen, hier kommen nur Leute rein, die gelbe Hosen tragen. Es sei denn, die Diskriminierung eines bestimmten Merkmales ist verboten. Ja. Oder aber nur mit besonderer Begründung möglich. Zum Beispiel Diskriminierung nach Geschlecht darf man nicht einfach so. Mit einem guten Grund darf man es schon. So kann man sich das ungefähr vorstellen. Ich glaube nicht, weil da einfach der Druck zu hoch sein wird und das nicht durchhaltbar ist. Weil das Ding ist, dass, ja klar, viele... Und lass mich den Gedanken noch kurz zu Ende bringen. Also im Lebensmitteleinzelhandel muss man wieder sagen, das sind ja wirklich Sachen, die braucht jeder. Ja. Ne? Da darf man dann keine Anforderungen stellen, die nicht erfüllbar sind. Genau. Aber es ist die Maske ja nicht. Das ist Quatsch. Also bedeutet, wenn jemand tatsächlich, wir hatten so einen krassen Edge-Case, ja, wir hatten jemanden, der hat wirklich irgendwas und darf keine Maske tragen, und der kann auch jetzt irgendwie nur da einkaufen oder so, also dann müssten die den da reinlassen, denn es gibt auch sowas, es nennt sich, also Grundrechte binden ja immer eigentlich nur immer den Staat. Grundrechte sind ja Abwehrrechte, die meisten zumindest Abwehrrechte von Bürgern gegenüber dem Staat, um eben die persönliche Freiheit zu garantieren. Die sagen im Privatrecht aber nichts aus. Aber es gibt sowas, das nennt sich mittelbare Drittwirkung der Grundrechte im Privatrecht. Und da kann man sich einfach vorstellen, je größer der Laden, je wichtiger der Laden, je mächtiger auch meinetwegen Laden, Unternehmen, was auch immer, desto eher findet da sowas schon, gibt's da so eine mittelbare Drittwirkung. Ne? Also es gibt, wenn das interessiert, der kann sich auch mal, das können wir gerne mal verlinken, das Lüth-Urteil. Da hat das Bundesverfassungsgericht das erfunden, aus den 50er Jahren von 58, genau, da ist nämlich ein, wie war das jetzt noch ganz genau, ich glaube der Herr Lüth war das, der hat, genau, der Hamburger Senatsdirektor und Leiter des Presseamts, Erich Lüth, hatte über die Presse dazu aufgerufen, den unter Regie von Veit Harlan entstandenen Film Unsterbliche Geliebte, gedreht nach der Novelle A qui submersus von Theodor Storm, zu boykottieren. So, Harlan war in der Zeit des Nationalsozialismus als Regisseur des antisemitischen Films Jud Süß bekannt geworden. Die Filmproduktionsfirma hat den dann verklagt, hat gesagt, nee, und dann war tatsächlich dieser Boykottaufruf wurde gewertet als vorsätzliche sittenwidrige Schädigung und wurde verboten. Und da hat Lüth dann Verfassungsbeschwerde erhoben und hat gesagt, hier, da ist mein Recht auf freie Meinungsäußerung verletzt worden. Und da ist natürlich ja im Privatrecht gilt die aber nicht. Und dann hat das Bundesverfassungsgericht verkürzt gesagt, na Moment, eigentlich gilt die da nicht, aber wir haben halt hier so eine Werteordnung, das versteht sich, die Rechtsordnung ist eine Werteordnung, die versteht sich als Einheit und deshalb strahlen die Grundrechte auch ins Zivilrecht zum Beispiel aus. Und dann hat man gesagt, da muss auch man zumindest das Grundrecht auf freie Meinungsäußerung mit berücksichtigen. Und dann ist hier, dann konnte Lüth wieder zum Boykott aufrufen. Wird verlinkt. Ja, keine Ahnung. Es ist halt, also ich glaube, es wird nicht passieren, weil einfach der Druck einfach zu hoch sein wird. Es kann sein, dass Einzelladenbesitzerinnen das tun werden und ja, mein Gott. Aber ich glaube, das ist halt alles, was kein gesetzlicher Zwang ist. Das ist das nächste Wort. Zwang hört sich mal so negativ an, aber ist einfach ein neutraler Begriff. Also so. Ja, es ist aber rechtlich nicht mal Zwang. Ja. Es ist halt eine Vorschrift. Genau. So. Es ist eine Vorschrift. Also unter Zwang versteht man was anderes. Okay. Aber es ist halt. Ich verstehe nicht, warum man es halt so einfach hinwirft. Also dann sollte man einfach ehrlich sein, wirklich alle Maßnahmen aufheben. Dann ist es einfach die ehrliche Variante und sagt dann, nee, wir glauben nicht, dass es noch mehr notwendig ist, dann heben wir jetzt einfach alles auf. Aber dieser Kompromiss, scheinbar auch, wo sich die FDP in die andere Richtung gesichtswahrend behalten möchte, nach dem Motto, wir wollen ja auch nicht die Wählerinnen verschrecken, die doch diese Maßnahmen ganz gut finden. Das ist immer noch nach Umfragen ein sehr hoher Anteil. Ich verstehe auch nicht, warum wir. Und die nicht jeden Abend in die Fasssauna gehen. Ja. Und danach nochmal ins andere Fass hüpfen. Versucht ja die FDP gerade diesen Affentanz aufzuführen, nach dem Motto, ja, nee, wir sind ja nicht der Treiber der Pandemiepolitik in der Regierung. So. Ja, ja, bla bla. Wenn halt die beiden anderen Parteien erklären so, oh, wir sind damit eigentlich nicht zufrieden. Und nur die FDP erklärt, wir sind damit sehr zufrieden. So. Aber wie gesagt, ich kann auch unseren Justizminister nicht ersehen. Ich finde sein dummes Gelaber, sein Freiheitsbegriff ist einfach beleidigend, einfach auch intellektuell beleidigend. Und der soll meinetwegen wieder Familienrecht irgendwo rechtsanwaltmäßig tun. Da kann er meinetwegen sein komisches Rechtsverständnis. Der hat halt so einen hyperindividualistischen Freiheitsbegriff, der ist irgendwie ein bisschen durchgeknallt, ist er schon. Kann man schon sagen. Das ist sozusagen, ich kann verstehen, woher das kommt. Wenn man irgendwie Recht studiert hat, dann kann man auch dahin manchmal abdriften leicht. Aber es gibt halt noch mehr als diese sagen Grundrechtsfreiheit oder die Freiheit im Grundrechtssinne oder wie auch immer man das nennen will. Da gehört schon ein bisschen mehr dazu. Da gehört so nämlich auch im Gleichklang dann immer Verantwortung dazu. Und wenn man die nicht wahrnimmt, dann ist sozusagen, verspielt man seine Freiheit auch ein bisschen, ein Stück weit. Oder zumindest gibt die Möglichkeit, dann anderen zu sagen, nee, komm, das lässt du mal lieber sein. Sonst funktioniert nämlich eine Gesellschaft nicht. Ja. Ich habe noch eine Frage, Dennis. Ja. Bevor wir gleich noch irgendwas anderes vielleicht machen, keine Ahnung, aber ich habe eine Frage, was machen wir eigentlich mit den Dummen? Ja, ich wollte mir eigentlich noch so ein Deppenzertifikat auch noch holen. Liebevoll. Deppenzertifikat. Genesen. Ach so, ja, der Genesenenausweis. Genau. Ja. Ja, keine Ahnung. Die meintest du die Dummen, die quasi oder was? Die nicht die Genesenen, aber die. Ja, ich meine die Leute, die seit 2 Jahren von Spaltung der Gesellschaft brabbeln und das Einzige, worauf die keinen Bock hatten, ist sich impfen und oder testen zu lassen. Also sich wie quengelnde Kinder Snowflake-mäßig, Heulsusen-mäßig in der eigenen Wohnung zu verkriechen oder sich irgendeine Scheiße auszudenken und rumzuschreien, wenn jemand ermahnt wird, die Maske aufzusetzen. Der ist doch einfach nur gesund. Lass ihn doch. So diese komplett abgedrifteten Wahnsinnigen. Was machen wir mit denen? Nix. Was machen wir mit denen? Und ich sag dir, wir leben ja in einer Welt, wir gehen ja ins Fußballstadion und da gibt es auch eine gewisse Anzahl dieser Menschen. Und auf die wird sogar von Seiten der vieler, vieler Fanszenen in ganz Deutschland Rücksicht genommen. Ja. Weil zu Beginn mal die Losung ausgegeben wurde, alle oder keiner, was nicht heißt, dass alle Stadien komplett voll sein müssen, aber alle müssen irgendwie die Möglichkeit haben, hinzugehen. Und da gibt's so die inhärente Logik, 3G ist noch in Ordnung, 2G schließt aber die aus, die keinen Bock auf Impfe haben. So. Und die, selbst die wollen wir mit drin haben. Auf die wurde sogar von den Fanszenen, von vielen, also den allermeisten sogar Rücksicht genommen. Und da sind ja solche Leute auch dabei. So. Ja. Neben denen stehen wir aber wieder im Stadion. Und der Witz ist ja auch, neben denen standen wir vor ein paar Jahren ja auch schon im Stadion. Ja. Und haben uns mit denen unterhalten. Und die leben ja auch weiter unter uns. Und ja. Die haben ja auch unter uns gelebt. Und wir haben die ja auch sonst auch normal behandelt. Aber jetzt kam irgendwie das Ding und die haben sich als Vollidioten geoutet. Ja. Für den denkenden Teil der Gesellschaft. Aber das waren ja am Ende, waren das ja schon immer Vollidioten. Das waren dieselben Leute, die auch jetzt sich über den Spitpreis aufregen, die Fuck Greta irgendwo rumbrüllen, die jetzt auch wegen Gendern komplette Wutanfälle bekommen wie Kleinkinder, die jetzt mit dem Klimawandel auch immer noch, also es ist dieselbe Kategorie, die gerade vor 3 Wochen gefordert hat, irgendwie Todesstrafe für diese Kinder, die sich auf die Autobahn geklebt haben. Ja. Und jetzt selber wegen dem Dieselpreis die Autobahn blockiert haben. Das sind dieselben Menschen, das ist derselbe Gedankengang. Die sind nicht in der Lage, ihr eigenes Verhalten und ihr Wirken in der Gesellschaft zu reflektieren und sind nicht bereit, auch nur einen Millimeter sich zu bewegen. Die sind in einer komischen, das ist nicht Komfortzone, aber die haben sich in ihrer Unzufriedenheit eingerichtet. Die waren schon immer unzufrieden. Auch Ja, ja, klar. Und auch so verrannt, so, ja, ne, im Sinne, also das Ding ist so, diese, für ein maßgebliches Kriterium, woran man unterscheiden kann, wer in dieser Pandemie das Denken tatsächlich verlernt hat, so wie die es ja immer vorwerfen, und wer es nicht verlernt hat, das ist, kann man insoweit reflektieren, dass man eigene Meinungen auch revidiert, wenn die Faktenlage sich ändert. Und das wissen wir alle, wir hatten den Wildtyp, wir hatten irgendwie Alpha und Beta und Delta und wir haben Omikron und so. Ne? Gerade zu Beginn war auch gar nicht so klar, war vieles einfach nicht klar. Du kannst dich auch erinnern, ganz am Anfang gab es auch noch so komische Aussagen, so, nee, Masken brauchen wir gar nicht und so ein Quatsch, ja, bis sich dann aber irgendwie rausgestellt hat, nee, hä, was redet ihr? Masken sind immer gut und das ist dann auch Tests dazu gab. Also es war ja, wir mussten uns ja auch viel arbeiten, viel, viel erlernen, das galt für alle. Am Anfang hieß es auch noch, die Impfe macht sehr lange sterilimmun. Das musste dann revidiert werden, als man es dann in größeren Fällen getestet hat oder man das halt dann auch tatsächlich Langzeit hat. Dann kamen neue Varianten. Das funktionierte alles nicht mehr so hervorragend, weil die Impfe nicht darauf ausgelegt war und so weiter. Es gab ganz, also die Lage war ja sehr dynamisch, ne? Ja. Und der Sachverhalt hat sich immer wieder geändert. Und es gab die Leute, die haben sich an den geänderten Sachverhalt angepasst. Und es gab die Leute, die haben den geänderten Sachverhalt genommen, um den unter ihre schon bestehende Meinung zu, um damit ihre bestehende Meinung zu unterfüttern und sich irgendeine Scheiße auszudenken. Die einen können Fehler eingestehen und die anderen wollen das nicht. Ja. Und ich glaube, da verläuft tatsächlich die Spaltung. So. Und das ist dummerweise, also ich weiß nicht, dummerweise, das ist eigentlich glücklicherweise, das ist ein geringer Teil. Es sind nicht so viele Leute eigentlich. Ja. So. Ja. Aber die sind einfach ultra laut. Und mein das, was ich jetzt daran, was mir Sorgen bereitet ist, diese Leute gab es schon immer. Punkt. Gab es schon immer. Ja. Dummerweise, einerseits haben sie jetzt Lautsprechermedien, andererseits findet auch so eine gewisse Vernetzung statt und du hast Akteure, die das ganz bewusst ausnutzen, um, wie das mal Steve Bannon gesagt hat, dieser Rechtsextremist, flooding the zone with shit. Ja. Einfach den öffentlichen Raum einfach so zumüllen, dass kein gesunder Mensch da jemals hinterherkommt, das aufzuräumen. Einfach so viel Bullshit raushängen, dass einfach niemand hinterherkommt. Das ist auch so eine Diskursstrategie. Ja, ja, klar. So. Ja, klar. Das kenne ich. Und es ist ja einfach, ich habe auch keine Ahnung, was man dagegen tun kann. Also wie behandeln wir die jetzt? Also ja. hast du nicht in dir irgendwie schon das Bedürfnis zu sagen, nö, wir machen diesen Sommer jetzt noch weiter 2G+. Ja. Einfach, weil ich ja hab jetzt Bock auf alles und hab auch mal Bock, euch nicht dabei zu haben. Hast du diesen Impuls nicht irgendwie in dir? Doch, ständig. Ich schon. Also als jetzt hier das RKI den genesenen Status aus wissenschaftlichen Gründen auf 3 Monate runtergesetzt hat, auf 90 Tage, ja, hab ich nicht gedacht, ja, das ist bestimmt eine sinnvolle Entscheidung wegen wissenschaftlicher RKI und hab mir vielleicht noch die Studien angeguckt. Nee, ich hab mich einfach aus blankem Trotz gefreut, weil ich dachte, das ist die größte Maßnahme gegen ganzen Deppen in der ganzen Pandemie, einfach den bescheuerten Deppenzertifikate wegzunehmen. Ich so, ja, geil. Und damit sind wir halt genauso schlecht wie die, ne? Ja, wir begeben uns voll auf deren Ebene. Und deshalb denke ich mir, nö, weißt du was? Das ist mir jetzt auch danach wieder egal. Natürlich immer vor dem Hintergrund, ich habe jetzt so viele Antikörper, wie ich legal erwerben durfte. Ich bin mir meiner Sache vielleicht ein bisschen zu sicher, aber es ist mir halt irgendwie dann auch egal. Und dann denke ich mir, nö, ich behandle dich jetzt wieder ganz normal. Du bist jetzt einfach wieder derselbe Vollidiot, der du schon davor warst. Und ich trinke neben dir gerne ein Bier im Stadion. Und wenn du wieder irgendwie übers Gendern rummeckerst, dann frage ich dich, ob du nur alle Latten am Zaun hast und ob es nicht andere Probleme gäbe. Du Vollidiot. Das wird auch meine Strategie sein. Also ich werde wahrscheinlich weiterhin irgendwie so ein bisschen versuchen, Maske zu tragen, auch überall dann, wo es keine Pflicht ist. Wenn ich halt doof angepappt werde, werde ich doof zurückpappen. So. Und sonst, ja, diese Leute, das Schöne ist, ich muss sie nicht in meinem Leben haben und ich habe es auch bisher geschafft, größtenteils sie aus meinem Leben fernzuhalten. Und sollen sie halt ihre miserablen Leben weiterführen. Die werden halt nicht glücklich damit. Und das Lustige ist, so wie die, und das ist vielleicht gar nicht so schlecht, so wie die denken, dass der denkende Teil der Gesellschaft die Gesellschaft gespalten hätte, werden die auch denken, dass sie es sind, die es geschafft haben, den denkenden Teil zu überzeugen, dass jetzt wieder alles normal ist, in Anführungsstrichen, und sie diesen Krieg gewonnen haben, weil es ja dann wieder normal ist. Obwohl das ja daran liegt, dass der denkende Teil der Gesellschaft beschlossen hat, okay, jetzt auch mal gut. Ja. So. Und vielleicht ist das gar nicht schlecht. Vielleicht sollte man sie in diesem weiteren Irrglauben lassen, dass sie hier gewonnen haben. Vielleicht hilft ihnen das irgendwie fürs Ego. Mir ist es scheißegal. Ja. Was mir viel wichtiger ist als gewinnen oder nicht gewinnen, ist mir, dass wir es irgendwie einigermaßen geschafft haben, in den letzten 2 Jahren halbwegs gut durch die ganze Nummer durchzukommen. Mit allem Stress, der da war und Schule und alles ist irgendwie nicht so, alles ist irgendwie uncool und am Ende haben sich die Kinder dann doch angesteckt und wir kriegen das mit der Digitalisierung immer noch nicht hin oder so. Aber im Großen und Ganzen hätte es, glaube ich, viel schlimmer kommen können. Ja. Und wir haben das schon ganz ordentlich gemacht. Vieles kann man verbessern, man kann auch viel lernen als Gesellschaft für die nächste Pandemie und wir werden es doch nicht tun. Auch das ist eine Wahrheit, die wir uns, glaube ich, der wir uns nicht entziehen können. Aber insgesamt war das schon ganz okay. Ist die Pandemie jetzt vorbei? Nein. Es endet eine Pandemie, natürlich endet sie, weil sie dann irgendwann in die Endemie übergeht, klar. Aber dieser Gedanke, dass es irgendwann diesen Tag X gibt und dann ist es vorbei, das war halt auch immer ein Irrglaube. Es wird einfach ausgleiten und es ist halt das Lustige, wird sein, dass wir halt jetzt einfach, ach, das nicht sinnbegabt oder sinnvernünftig, nee, egal, es ist spät, keine Ahnung. Die Pandemie, keine Ahnung, der Drosten hört auf mit Podcasten, ist das ein Zeichen, dass die Pandemie vorbei ist, vielleicht? Ich glaube ja, die Pandemie ist erst vorbei, wenn, wenn es ein Corona-Endemie Podcast von NDR Info gibt, der aufgrund der Namensähnlichkeit von Endemol verklagt wird. Habe ich dich jetzt einfach durch mein Gesabbel eine Minute lang von diesem Witz abgehalten? Ja, vielleicht. Weiß ich nicht so richtig. Ich hatte Zeit, ihn mir besser zu überlegen. Es hat aber nicht geklappt. Wäre mir das heute Nachmittag schon eingefallen, dann hätte ich ein bisschen dran schrauben können. Oh. Machen wir einen Cut hier? Wir machen einen Cut, aber ich habe eine Frage an dich noch. Die können wir noch kurz, wir werden ja auch immer mit was wir gucken sollen, bombardiert und so. Das ist ja auch schön, wir bitten ja auch immer darum. Und jetzt hat hier neulich unser gemeinsamer guter Freund und Bekannter, Dr. Kai Kubasta, hat gefragt, habt ihr eigentlich schon Queer Eye Germany gesehen? So, und du hast darauf geantwortet, ist mir viel zu gute Laune, es ist Krieg in Europa. So. Dann habe ich das mal kurz, also ich hatte das schon mal irgendwie gehört, aber nicht reingeschaut und habe dann aber gegoogelt und gesehen, das ist jetzt in Deutschland wohl zum ersten Mal, aber das läuft schon staffellang irgendwie in anderen Ländern. In den USA vor allem, genau, da kommt es her. Ja, so und da, das sind also, ja, wie sagt man denn, das ist so ein bisschen wie Sonja Kraus, SOS, hier, wie ist es noch? Heimwerken SOS, wir haben schon mal SOS nachgeguckt. Do it yourself. Genau. SOS do it yourself. Sonja Kraus kommt zu dir nach Hause und baut dir einen schönen Schrank. Bauen dich hier fünf queere Menschen bauen dein Leben um. Weil machen das besser für dich oder so. Habe ich das richtig verstanden? Ich verstehe es nicht. Ja, ist das gut? Ja, es ist schon deutlich tiefer. Es ist halt schon, es sind halt Leute, die, also man muss sich angucken, da gibt es sehr viel Heulpotenzial tatsächlich, weil es sehr emotional ist und Leuten geht es tatsächlich besser. Es ist natürlich sehr plump, also sehr plumpe ist einfach umstylen und neues, aber auch sehr viel Persönlichkeitsberatung und auch einfach therapeutische Hilfe. In den USA ist es deswegen sehr erfolgreich, weil es quasi die ganze Bandbreite davon hat. Ich weiß nicht, wie es in Deutschland sein wird, keine Ahnung. Ich finde es aber trotzdem viel zu viel gute Laune. Also ich finde, die Süddeutsche Zeitung titelt Net Netter Netflix und sagt in der Serie Queer Eye Germany, niemand braucht das deutsche Feuilleton, bei der Gelegenheit wollte ich es mal gesagt haben. geben 5 Experten Hilfestellung zu einem besseren Leben. Das Ergebnis ist eine Gruppenumarmung. Und zwar sagen sie, Queer Eye Germany ist so lebensbejahend wie lange nichts. Und wenn ich das höre, so viel Good TV, kriege ich ja immer Pickel. Wenn das einfach nur alle fühlen sich wohl und nehmen sich in den Arm ist, das kann ich eigentlich nur bei bei Kika Dein Song vertragen. Das ist die einzig, ist ohne Scheiß die beste, wie sagt man denn, Talentsuchshow, Castingshow, die es gibt, weil die einfach komplett, die nehmen die Kinder ernst, die bringen ihre eigenen Lieder mit und helfen denen, die Lieder besser zu machen. Am Ende gibt es einen großen Auftritt und einer gewinnt. Ist einfach, über niemand wird sich lustig gemacht, alle werden ernst genommen. Das ist einfach gutes Fernsehen. Gucke ich echt gerne. Ich weiß nicht, wie es in Deutschland ist mit Queer Eye Germany, aber die US-Variante ist nicht so am Ende alle happy und arm. Es gibt da auch traurige Folgen und es ist nicht immer so. Die geben ihr Bestes und wenn es nicht klappt, dann klappt es halt nicht. So hab ich's in Erinnerung grundsätzlich. So. Aber sie versuchen sich Mühe zu geben. So. Ich weiß nicht, wie es in Deutschland ist. Mein Problem ist halt, dass hier die Tiefe der Themen, die zum Beispiel bei Queer Eye in den USA angesprochen wird, im Zweifel in Deutschland nicht gemacht wird, weil das ist ja zu kompliziertes Fernsehen. Das ist ja diese Denkweise, dass man ja den Zuschauer nicht überfrachten, überfordern darf. Deswegen darf es ja kein kompliziertes Fernsehen geben. Und im Zweifel hast du dann halt das Feuilleton im Nacken sitzen, wie die Süddeutsche, der eh alles meckerig und jammerig ist. Diese alten Männer, die einfach keinen Bock mehr haben aufs Leben, aber zu faul sind, in den Wald zu gehen. So. Die Frage, die ich mir, glaube ich, stellen muss, ob ich das gucke oder nicht, ist so ein, die Antwort ist, was wäre die Bewertung dieser Serie von Norm Macdonald gewesen? Das kann ich nicht beantworten. Ja, das ist, dann kann ich hier sein oder nicht gucken, weil das ist, die Antwort brauche ich. Nee, aber ja, es ist, kann man machen, ist einfach, glaube ich, ist auch schönes Fernsehen. Ich weiß nicht, wie es über die deutsche Variante ist, aber die amerikanische Variante ist einfach auch gutes Fernsehen tatsächlich. Deswegen ist es jetzt läuft es seit mehreren Folgen, Staffeln. So. Jetzt wollte ich gerade einen Witz zitieren und du hast einfach weiter. Ja. Es gibt eine schöne Filmkritik, es gibt so eine tolle Seite von The Weekend Update mit Filmkritiken. Ja. So einen schönen Zusammenschnitt aus allen Jahrzehnten, also von Chevy Chase bis heute mehr oder weniger auf YouTube habe ich gesehen und da war eine tolle Filmkritik von Norm Macdonald zum Film wie hieß denn das? Das ist dieser Film mit Tom Cruise und dem Vampir, glaube ich. Interview mit einem Vampir? Ja, genau. Interview with a Vampire. Und seine Kritik war not gay enough. Ich fand das irgendwie wahnsinnig lustig. Ich hab mich echt auf den Boden geschmissen. So bescheuert. Ja. Oh Mann. Gut. Nee, aber ich weiß nicht, dieses Krieg in Europa, hat sich das gewundert? Ich finde diesen Satz so komisch. Weil ich benutze den auch immer. Ja. Nee, es gibt heute keine Schokolade, es ist Krieg in Europa. Ja, habe ich auch schon zu den Kindern gesagt. Zu Recht. Wir gucken heute keinen Film. Es ist Krieg in Europa. Oh, ist auch ein bisschen schlimm, dass man sofort in so Zynismus. Es ist alles, man wird einfach nur schlimm. Diese Welt macht einen hässlich. Hässlicher als man wusste. Aber so. Das, das ist das Dumme. Das war so eine Sache, die habe ich gesehen in einer der Telegram-Gruppen, die ich überwache. Es gibt so örtliche Telegram-Gruppen, da lese ich immer mal rein zur Belustigung. Die haben auch übrigens so eine Selbstreinigungsgruppe. Es gibt hier so eine örtliche Gaga-Gruppe in Pankow, die alle Sachen, die selbst denen zu Gaga sind, verschieben die in so eine Müllgruppe. Oh, das ist eine Goldgrube. Und die ist echt das absolute Highlight. Das ist jetzt nicht mehr lustig, aber das war so 2 Tage nach Einmarsch der Truppen oder ein Tag oder so, hat da jemand geschrieben, das sind gar keine russischen Soldaten in der Ukraine, das sind Hologramme. Also, man kann ja echt auf alles kommen, ja, von meinetwegen False Flag und das sind, die Ukraine beschießt sich selbst oder keine Ahnung was für ein Scheiß. Das sind Hologramme, ist schon echt richtig weit draußen. Diesen Leuten kann man nicht mal wünschen, dass sie mal das Fenster auf Kipp machen. Die müssen mal die ganze Wohnung lüften. Oh Gott, machen die aber nicht. Ja. Machen die aber nicht wegen Shedding. Ja. Wegen Shedding von außen. Es zieht. Eine Krise Erkältung. Nee, ist Shedding. Shedding. Kennst du Shedding nicht? Nee. Du kennst Shedding nicht? Nein. Dennis. Shedding ist ein Phänomen, wenn du als ungeimpfte Person einem mRNA-Geimpften zu nahe kommst, ja, dann kann die mRNA auf dich überspringen. Shedding. Ach, wieso, wie Leute? Zum Beispiel bei engem Körperkontakt, Geschlechtsverkehr und so. Ja, ist so. Shedding heißt das. Musst du einfach mal, gibt auch diverse Shedding-Gruppen auf Telegram. Menschen, die dann sagen, ich habe gestern Nacht mit meinem Freund geschlafen, ich habe erst heute erfahren, dass er geboostert ist oder so. ich wusste nicht, dass er sich hat boostern lassen und jetzt habe ich Angst und das ist echt richtig, also da ist viel zu holen. Man darf nicht zu viel danach lesen, sonst denkt man irgendwie, es wohnen nur kranke Menschen auf dem Planeten. Dem ist aber nicht so. Jetzt damit, Dennis, entlasse ich dich in deinen Urlaub. Ja. Du sagst nicht, wo du hinfährst. Doch, ich fahre. Nein, sagst du nicht. Das musst du sagen, wenn du wiederkommst, damit wir ein Thema für die nächste Sendung haben. Ja, sehr gut. Ja. Immer auch an morgen denken. Ja. Das. So. Heute schon an morgen denken. Und dann hören wir uns irgendwie so in 2 Wochen wieder oder so, denke ich mal. Ja, genau. Jetzt haben wir erstmal alles gesagt. Die Anycast-Abmoderation. Ja, schönen Dank fürs Zuhören. Den ganzen Scheiß mit dem Geld überweisen und so haben wir ja vorhin schon gemacht. Wir hören uns. Bis bald. Bis dann. Tschüss.